Good morning, good morning, good morning and another wonderful good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen und nochmals guten Morgen. Let's go to verse 4. Gehen wir zu Vers 4. A verse that most Christians know after a short time that they've become Christians. Ein Vers, den die meisten Christen schon nach kurzer Zeit kennen, nachdem sie Christen geworden sind. The New King James Version says, Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. In der New King James Version steht, freut euch im Herrn alle Zeit, noch einmal sage ich, freut euch. But I really like how the Passion expresses it. Ich mag sehr, wie die Passion es ausdrückt. Be cheerful with joyous celebration in every season of life. Seid fröhlich und feiert in jeder Lebenslage. I've always had difficulties. Ich fand es immer schon problematisch. When we can only rejoice when everything is wonderful. Wenn wir uns nur freuen können, wenn alles wunderbar ist. Like I don't like when people only say God is so good when something good happens to them. Wie ich es nicht mag, wenn Menschen nur dann Gott ist so gut sagen, wenn ihnen etwas Gutes widerfährt. So look. Also schau. You do not need to be a Christian or know Jesus if you rejoice in good season only. Du brauchst kein Christ zu sein oder Jesus zu kennen, wenn du dich nur in guten Zeiten freust. There are people who live in situations where around them everything is bad. Es gibt Menschen, die in Situationen leben, wo um sie herum alles schlecht ist. There is poverty. Es gibt Armut. There are other people who are suffering. Andere Menschen leiden. And their soccer team, their favorite soccer team wins. Und ihre Lieblingsfußballmannschaft gewinnt. So everything is bad, the soccer team wins and they are rejoicing. Alles ist schlecht, ihre Fußballmannschaft gewinnt und sie jubeln. If somebody can do that who does not even know Jesus, wenn jemand das tun kann, wenn er Jesus nicht kennt, then how much more a Christian? Wie viel mehr sollte es ein Christ können? So the difference between us who know Jesus and those who don't know Jesus in the area of rejoicing. Der Unterschied zwischen uns, die wir Jesus kennen, und denen, die ihn nicht kennen, in Bezug auf die Freude. It has to be just like Paul said. Muss so sein, wie Paulus es sagt. That we are having a cheerful, joyous celebration in every season of life. Dass wir in jeder Lebenslage ein fröhliches, freudiges Fest haben. Think about this. Denk darüber nach. The biggest question is really this. What is the source of your rejoicing? Die wichtigste Frage ist wirklich die folgende. Was ist die Quelle deiner Freude? Look, Paul says that we should have a celebration, a joyous celebration. Paulus sagt, dass wir ein Fest feiern sollen, ein Freudenfest. So let me ask you this question. Lass mich dir folgende Frage stellen. What is your reason? What is your motive? What's behind your celebration of joy? Was ist dein Beweggrund, dein Motiv? Was steckt hinter deinem Freudenfest? Ah, Reinhard, you don't even know how hard my life is. Ah, Reinhard, du weißt nicht einmal, wie hart mein Leben ist. Probably true. Das stimmt. I don't know how hard your life is, but I know how amazing your future is. Ich weiß nicht, wie hart dein Leben ist, aber ich weiß, wie fantastisch deine Zukunft ist. Living forever with Jesus in heaven, and yet you deserve to go to hell. Du lebst für immer mit Jesus im Himmel, obwohl du es verdienst, in die Hölle zu gehen. Think about this. Denk darüber nach. If Jesus becomes the only, and I mean the only, reason for our constantly rejoicing. Wenn Jesus der einzige, und ich meine der einzige Anlass für unsere ständige Freude wird, then never again do we need great circumstances to have a joyful celebration. Dann brauchen wir nie wieder großartige Umstände, um ein fröhliches Fest zu feiern. Never, never, never again. Nie, nie, niemals wieder. Because look. Denn schau. Jesus never changes. Jesus ändert sich nie. The perfect work that he did for us will never change. Sein perfektes Werk, das er für uns vollbracht hat, ändert sich nie. My eternal salvation never changes. Mein ewiges Heil ändert sich nie. Living in heaven forever never changes. Das ewige Leben im Himmel ändert sich nie. The reason why many Christians cannot have a joyful celebration in every season of life. Der Grund, warum viele Christen nicht in jeder Lebenslage fröhlich feiern können, is because they're looking for a source to rejoice which is outside of Jesus. Ist, dass sie für ihre Freude nach einer Quelle suchen, die nicht auf Jesus zurückzuführen ist. Well, that's exactly how the world lives life. Aber das ist genau die Art und Weise, wie die Welt lebt. But for the world it makes sense like this. Doch für die Welt macht es Sinn, so zu leben. Why does it make sense? Warum macht es Sinn? Because they have not connected, they have not found, they don't live intimately with the true source of joy. Weil sie nicht mit der wahren Quelle der Freude verbunden sind, weil sie sie nicht gefunden haben und nicht mit ihr vertraut sind. So if you don't live connected permanently with the true source of joy, Jesus Christ. Wenn du nicht dauerhaft mit der wahren Quelle des Lebens, Jesus Christus, verbunden bist, you have to find another source. Musst du eine andere Quelle finden. And that other source is never reliable. Und die andere Quelle ist niemals verlässlich. It doesn't matter what that source is, it's not reliable. Es spielt keine Rolle, welche Art die Quelle ist, sie ist nie verlässlich. You know, it's so sad for me when I see Christians are so quickly shaken by circumstances. Es ist so traurig für mich, wenn ich Christen sehe, die so schnell durch Umstände erschüttert werden. It is because they have not understood there must be one source of true joy only. Weil sie nicht verstanden haben, dass es nur eine Quelle der wahren Freude geben darf. And that source is a person. Und diese Quelle ist eine Person. So what happens when Jesus becomes the reason for your joyous celebration in every season? Was passiert, wenn Jesus in jeder Lebenslage der Anlass für dein Freudenfest wird? Look. Schau. In the mess, Jesus has not changed. So therefore, your reason for rejoicing hasn't changed. In Schwierigkeiten hat sich Jesus nicht verändert, also hat sich auch dein Grund zum Feiern nicht geändert. In bad news, the reason hasn't changed either, because Jesus hasn't changed. Wenn schlechte Nachrichten kommen, hat sich der Grund auch nicht geändert, denn Jesus hat sich nicht verändert. When everything falls apart, well, heaven is not going to fall apart, and that's my reason for joy. So my reason for joy has not changed. Wenn alles zusammenbricht, nun, der Himmel wird nicht zusammenbrechen, und er ist mein Grund zur Freude, so hat sich mein Grund zur Freude nicht verändert. You know, I really believe, ich glaube wirklich, that only, and I mean only, dass wir nur, und ich meine nur, only when Jesus has become the source for our joy can we truly enjoy everything else. Nur wenn Jesus der Grund für unsere Freude ist, wir alles andere genießen können. And I tell you why. Und ich sage dir warum. Because now I don't need anything anymore to celebrate joyfully. I already have Jesus. Weil ich jetzt nichts mehr brauche, um ein Freudenfest zu feiern, denn ich habe Jesus bereits. So I don't need things to give me a celebration of joy, but I can celebrate of joy enjoying the things. Ich brauche nichts, um in Freude zu feiern, aber ich kann ein Freudenfest feiern, wenn ich Dinge genieße. There's nothing wrong with enjoying life. Es ist nicht falsch, das Leben zu genießen. Jesus said he came to give us life abundantly. Jesus sagte, dass er gekommen ist, um uns das Leben in Fülle zu geben. There is something wrong making the source of the joy in life anything else but Jesus. Es ist falsch, wenn unsere Quelle der Freude im Leben etwas anderes als Jesus ist. So I think that every Christian, ich denke, dass jeder Christ, should spend a little time every single morning, sich jeden Morgen ein wenig Zeit nehmen sollte, making a joyous celebration of Jesus Christ, um Jesus Christus fröhlich zu feiern. Not things that Jesus gives us, of him the person. Nicht Dinge, die Jesus uns gibt, sondern ihn, seine Person. Paul says, let your joy overflow. Paulus sagt, lasst eure Freude überfließen. There are people who wake up happy. Es gibt Menschen, die glücklich aufwachen. And there are people who don't wake up happy. Und es gibt Menschen, die nicht glücklich aufwachen. But I tell you something. Doch ich sage dir etwas. No matter what kind of type of person you are. Egal was für ein Mensch du bist. If you spend the first half an hour celebrating Jesus with great joy, by the time people will see you, you will be happy too. Wenn du die erste halbe Stunde damit verbringst, Jesus mit großer Freude zu feiern, werden die Menschen sehen, dass du auch glücklich bist. Time for the world to see truly joyful people. Es ist an der Zeit, dass die Welt wahrhaft freudige Menschen sieht. In every season of life. In jeder Lebenslage. See you tomorrow. Bis morgen.